Scherz, ach, ihr gilt für wahr kein Scherz, ach, ihr gilt für wahr kein Scherz. Erschrickt und bebt mein Herz. Es erschrickt und bebt.